haben euch gefällt. Mittelwelle für ihr Geld. Habe ich Personen guten Erzähle. Alle wissen, es ist nicht das Gelbe. Jeden Tag auf irgendein Fassbarten. In der TV-Sonne sich zum Kürzel braten. Im Fassverlass und aufgewacht. Im Fassverlass und mitgemacht. Im Fassverlass macht jeder sein. Hey Staat, es ist alles dein. Wir warten auf den Blitz. Wir warten, warten, warten. Wir warten auf den Blitz. Doch für junge Leute, was im euch gefällt. Mittelwelle für Geld. Doch für junge Leute, was im euch gefällt. Mittelwelle für Geld. Für Geld, für Geld. Die bescheißen nicht, die bescheißen doch alle. Die wollen an deiner Maschine einen Einheitsmenschen, der löscht bald. Und sonst war nicht. Die haben den Orden für dich gemacht. Warst voll, war dort ausgelacht. Jetzt aus dem Gras. Und sonst war warum ist das durcheinander friedlich? Warum steht der Mann da friedlich, als ob schon entschieden ist? Hey! Gar nichts.